Erster, ich singe ein Lied über meinen Freund und seinen Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Berg. Zweiter, er grub den Boden um und entfernte Steine. Er pflanzte gute Reben. Er baute einen Turm und machte einen Weintrog. Er wartete auf gute Trauben, aber der Weinberg brachte nur schlechte Früchte. Dritter, nun, ihr Leute von Jerusalem und Juda, sagt mir, wer hat recht, ich oder mein Weinberg? Vierter, was hätte ich noch für meinen Weinberg tun sollen? Ich habe alles getan. Warum brachte er schlechte Früchte, obwohl ich gute Trauben erwartete? Fünfter, ich sage euch jetzt, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Ich reiße den Zaun ab, damit Tiere ihn fressen. Ich breche die Mauer nieder, damit Menschen ihn zertreten. Sechster, ich mache ihn zu einer Wüste. Niemand wird ihn schneiden oder umgraben. Dort wachsen nur Dornen und Büsche. Ich sage den Wolken, dass sie keinen Regen geben sollen. Siebter, das Volk Israel ist der Weinberg von Gott, dem Herrn. Die Leute von Juda sind seine geliebten Pflanzen. Gott erwartete, dass sie richtig handeln. Aber er sah nur Gewalt. Er erwartete Gutes, aber er hörte nur Schreie. Achter, es wird schlimm für die, die immer mehr Häuser und Felder kaufen. Sie wollen alles Land für sich allein haben. Dann wohnen nur noch sie im Land. Neunter, Gott, der Herr, sagt mir, viele Häuser werden zerstört. Große und schöne Häuser werden leer stehen. Zehnter, zehn Joch Weinland werden nur wenig Wein geben. Viel Saatgut wird nur wenig Ernte bringen. Elfter, es wird schlimm für die, die früh am Morgen Alkohol trinken. Sie trinken bis spät in die Nacht und sind vom Wein erhitzt. Zwölfter, sie spielen Zither, Harfe, Pauke und Flöte. Sie trinken Wein bei ihren Festen. Aber sie sehen nicht, was Gott tut. Sie achten nicht auf sein Werk. 13. Darum wird mein Volk plötzlich ins Exil gehen. Die wichtigen Leute werden hungern. Die Reichen werden großen Durst leiden. 14. Darum wird die Unterwelt ihren Mund weit öffnen. Jerusalems Pracht und alle Menschen dort werden hinabgehen. Auch die, die fröhlich waren, gehen hinab. 15. Dann werden die Menschen traurig sein. Die Männer werden sich klein fühlen. Die stolzen Leute werden sich schämen. 16. Aber Gott, der Herr, wird durch sein Urteil groß sein. Der heilige Gott wird zeigen, dass er gerecht ist. 17. Lämmer werden dort weiden, als wäre es ihre Weide. Ziegen werden von den Resten der Reichen fressen. 18. Es wird schlimm für die, die Sünden wie mit Seilen an sich ziehen. Sie ziehen die Strafe wie mit dicken Stricken herbei. 19. Sie sagen, Gott soll sein Werk schnell tun, damit wir es sehen. Was der Heilige Israels plant, soll schnell kommen, damit wir es wissen. 20. Es wird schlimm für die, die Böses gut nennen und Gutes böse. Sie machen Dunkelheit zu Licht und Licht zu Dunkelheit. Sie machen Bitteres süß und Süßes bitter. 21. Es wird schlimm für die, die sich selbst für klug halten. Sie denken, sie sind sehr weise. 22. Es wird schlimm für die, die viel Wein trinken. Sie sind mutig, starke Getränke zu mischen. 23. Sie sprechen Schuldige für Geld frei. Sie nehmen dem Unschuldigen sein Recht weg. 24. Darum werden sie wie Stroh im Feuer verbrennen. Ihre Wurzel wird faul und ihre Blüte wird zu Staub. Sie haben Gottes Anweisungen nicht beachtet. Sie haben schlecht über den Heiligen Israels gesprochen. 25. Darum wird Gott, der Herr, sehr zornig auf sein Volk sein. Er wird seine Hand ausstrecken und sie schlagen. Die Berge werden beben. Ihre Toten liegen wie Müll auf den Straßen. Sein Zorn ist noch nicht vorbei. Seine Hand ist immer noch ausgestreckt. 26. Gott wird ein Zeichen für ein fernes Volk aufstellen. Er wird es vom Ende der Erde herbeirufen. Es kommt schnell und eilig. 27. Niemand von ihnen ist müde oder stolpert. Sie schlafen nicht. Ihr Gürtel ist fest und kein Schuhriemen reißt. 28. Ihre Pfeile sind spitz und ihre Bogen gespannt. Die Hufe ihrer Pferde sind hart wie Steine. Ihre Wagenräder sind schnell wie ein Sturm. 29. Sie brüllen wie Löwen. Sie knurren und packen ihre Beute. Niemand kann die Beute retten. 30. An diesem Tag wird es dort laut sein wie das Meer. Wenn man auf die Erde schaut, ist da nur dunkle Angst. Das Licht ist in den Wolken verschwunden.